Die Runen-Atemlehre. Die ersten Grundsätze und Übungen. Bevor ich nun zu weiteren Runenübungen übergehe, sei einiges zur Runen-Atemlehre gesagt. Die Runen-Atemlehre werde ich ausführlich in einem Doppelband der Marvi-Runenbücherei bringen. Dennoch ist es notwendig, schon in den Anfängen der runengymnastischen Übungen etwas über ein regelrechtes Atmen zu wissen. Um die rechte Einstellung zu dem Gebiet Atmung zu haben, sind einige Vorbemerkungen notwendig. Wie nach alter germanischer Lehre der Tag mit dem Abend beginnt und wie über Nacht die Erde, wie auch wissenschaftliche Feststellungen ergeben haben, ausatmet und über Tag einatmet, so beginnt der Atemrhythmus des Menschen und des Tieres mit dem Ausatmen. Wir entnehmen dieser Tatsache die erste Grundlehre. Erstens, erst ausatmen. Dieses Ausatmen vor Beginn der Runenübung ist wichtig und dabei sollte das Ausatmen besonders ausgiebig geschehen. Jeder Übende bemerkt sowieso schon bei den ersten Runenübungen, dass der Körper sich von Gasen befreien will und alle Ausgangspforten benutzt. Wir machen das Ausatmen ausgiebig dadurch, dass wir stehend mit dem Ausatmen beginnen, dann aber in die Hockstellung gehen und erst dann den linken Oberschenkel gegen den Leib pressen. Noch immer atmen wir dabei aus. Wir stellen fest, dass in den meisten Fällen ein Ausstoßen erfolgt. Auch bemerken wir, dass obgleich wir schon ganz ausgeatmet haben, weitere Ausatmung sich nun einstellt. Nun stehen wir wieder auf und atmen tief ein. Wieder beginnen wir mit Ausatmen, gehen wieder in Hockstellung und pressen nun den rechten Oberschenkel gegen den Leib von unten her, dabei atmen wir weiter aus. Diese Übung einmal unter Anpressen des linken, dann des rechten Oberschenkels machen wir mehrmals, um dann mit der I-Runen-Übung zu beginnen. Natürlich atmen wir immer in reiner Luft. Die Umwelt als Kraftquelle. Im unendlichen Raume ist unser geistiges Wesen verankert, in der Erde aber unser körperlicher Pol. In der Umwelt liegt unsere Kraftquelle. So viel weiter die Umwelt ist, umso viel weitere Kraft können wir schöpfen. Die Dinge um uns sind ebenfalls Kraftquellen und sie wirken alleine schon durch die Kraftabstrahlung ihrer Oberflächen. Aus der Umwelt entnehmen wir also unsere Kräfte, aber wir müssen nicht nur das uns Taugliche auswählen, sondern diese Kräfte auch einordnen. Diese Einordnung, dieses Auswählen kann nur vor sich gehen dann, wenn wir mit vollem Bewusstsein ständig leben. Jede Minute der Bewusstlosigkeit ist eine verlorene Minute nicht nur, sondern auch eine große Gefahr. Erst wenn wir bewusst leben, wird die auf uns zuströmende Kraft unsere Kraft. Solange sie das nicht ist, kann sie uns zum Spielball machen, kann sie uns gefährlich werden. Erst dann, wenn wir diese Kräfte zwingen, dienen sie uns. Im Grunde ist die Kraft, die auf uns zuströmt, wir selbst im geistigen Zustand. Alles ist eine Einheit. Was uns straft, wenn wir nicht geistig wach, nicht bewusst sind, das ist das geistige Selbst, das zu uns gehört, das wir aber nicht zur Wirkung kommen lassen. So muss das Geistige eine Wirkung erzwingen. Es überrascht uns, es kommt unvorhergesehen, es stört uns, es zerschlägt unklare Nebelgebilde, es schafft Schicksal, das man hätte abwenden können. Wie also der Fisch im Wasser das ihn Umgebende, das Wasser, durch die Kiemen treibt und aus dem Wasser Sauerstoff abspaltet, so müssen wir die uns umgebende Materie, die Luft, einatmen und das in der Luft vorhandene Geistige aus der Luft absorbieren durch entsprechendes Verhalten. Und dieses Verhalten ist Bewusstheit. Bewusstheit schon zuerst in der einfachsten Handlung, im Atmen. Von der Magie des Atmens. Über Atemkunde sind in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die dieses sehr wichtige Gebiet von verschiedenen Seiten her erfassten. Im Allgemeinen bringen die wertvollen Bücher auf diesem Gebiete aber zu viel der Vorschriften und neben Wichtigem auch Nebensächliches, Zugespitztes und deshalb Gefährliches. Zum großen Glück für übersteigerte und in sich selbst spritzige Menschen wirkt der gesunde Selbsterhaltungstrieb des Körpers hier segensreich bremsend. Die Übenden fallen ab, sie kommen nicht mehr dazu. Ich hatte viele Male Gelegenheit, bei systematisch ihr Leben untergrabenden Fanatikern einzugreifen, um den langsamen Selbstmord zu verhüten. Übertreibungen sind immer schädlich, umso mehr, da die Fälle der Gescheiterten gerne mit dem Mantel des Schweigens zugedeckt werden. Ich bin zu der Ansicht gekommen, und ich stehe seit etwa 25 Jahren inmitten der Vergeistigungsströmungen, dass es eine wirkliche Atmungsmethode, die für jeden Einzelnen oder für einen besonderen Typ für alle Fälle passt, gar nicht geben kann. Was allerdings notwendig ist, das ist ein Einexerzieren der Atmungsorgane und eine Steigerung der Atmungsfunktion. Denn 99 von 100 Menschen atmen flach und schwächlich, aber das zu entwickelnde Atmen muss mehr eine Sache des Empfindens als eine Sache des intellektuellen Denkens sein. Vergisst man das, so kommt man zu leicht in den Zustand spitzintellektueller Dämonie hinein. Ich halte Atemübungen ohne gleichzeitige Runenübungen und ohne bestimmte Empfindungseinschaltung oder Empfindungsrichtung für gefährlich, mindestens für Stümperei. Ich gehe noch weiter. Ich sage, eine jede rein, das heißt an sich und stark wirkende Empfindung, schaltet nicht nur die richtige Atmungsart ein, sondern veranlasst auch zur entsprechenden Körperstellung. Wohlgemerkt, wenn die ganze Seele beteiligt ist und das ganze seelische Empfinden. Die Ursache für diese von mir hier betonte Tatsache können wir in Folgendem finden. Die Seele ist ein Spannungsfeld in bestimmter Schwingung. Was auf die Seele, auf diesen Spannungskomplex tagsüber wirkt, das ist die Spannung der Umweltdinge und der gedachten Dinge, wie auch der Bewegungskräfte.